Hallo und herzlich willkommen bei Mitten im Spektrum auf Coloradio. Wir sind Friedrich, Robert und Paul vom NOAH-Kollektiv. Wir sind neu hier und was genau wir machen und vorhaben, das erklärt euch Robert jetzt. Hallo. Wir haben uns gegründet als Gruppe vor gut einem halben Jahr, Ende 2017, um einfach zusammen Musik zu machen, aufzulegen, Veranstaltungen zu planen, zu organisieren und auch um unsere Geräte zu teilen. Und warum wir jetzt hier am Radio sind, ja, das ist eine gute Frage, Friede. Ja, grüßt euch. Ich würde sagen, Radio ist nochmal für uns die nächste Stufe, um uns selber auszuprobieren. Und wir haben vor, euch in die Welt der elektronischen Musik zu entführen und euch etwas von unseren Interessen bzw. unseren Lieblingsgenres zu präsentieren. Allgemein die Clubkultur eben. Also genau, wir interessieren uns sehr für die Clubkultur, vor allem hier in Dresden. Und da werdet ihr auch bestimmt einige Supports bzw. Features hören. Und das heutige Thema, mit dem wir einsteigen wollen, ist Detroit Techno, für uns prägend und stilweisend. Ihr werdet gleich einen Mix hören, der das Ganze einleiten wird. Und da kann euch Paul vielleicht etwas drüber erzählen, was ihr da hören werdet, genau. Ja, also im Prinzip ist es ein Mix aus Klassikern, die wir bei unserer Recherche gefunden haben, die uns gut gefallen haben. Ja, beginnen wird das Ganze mit einem Track von Kraftwerk, den ihr bereits auch schon im Hintergrund hören könnt. Der Track heißt Der Telefonanruf aus dem Jahre 1986 und für uns auf jeden Fall ein Track, wo man, denke ich, die Anfänge ganz gut erkennen kann von Detroit Techno. Vom Sound her auf jeden Fall und zur damaligen Zeit, also in den 80ern, gab es große Fans von Elektropop-Bands in Detroit vor allem, die versucht haben, das Ganze eben nachzubasteln mit preiswerten Synthesizern von Roland. Starten wir einfach. Seid gespannt auf Kraftwerk und Kraftwerk-Interpretation. Red, blue, red. And cheese and fine white wine. Designer shoes are but a matter of time. Could this be the real thing? Or is this just another fling? Seen by millions nationally. Lumovo, Plager, G, quarterly. Because it's down on his etiquette. Charivari's really neat. Shari, smoking on his cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate, in his Porsche 928. Heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it. Shari, Vari. Shari, Vari. Shari, Vari. Shari. Cruising with his hot playmate.

questions. Am I happy with who I am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Do not let these questions restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound and make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Mensch, Paul, das war ja ein Weltklasse-Mix. Wo hast du denn deine Skills her? Tja, langjähriges Training. Aber dann kommen halt nur noch Weltklasse-Mixe zustande. Also hat mir sehr gut gefallen, persönlich auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich war auch sehr begeistert von den Tracks in der Recherche. Also höre ich mir auch sehr gerne zu Hause an, muss ich sagen. Immer noch Knaller-Tracks, zeitlos. Ja, durchaus. Zum Beispiel der von Underground Resistance, den wir jetzt zum Schluss gehört haben. Transition nennt er sich. Ich könnte gar nicht sagen, ob er von vorletztem Jahr ist oder von vor 10 Jahren. Vom Sound her würde ich auch eher an etwas wie Daft Punk denken. Ich finde, der klingt schon... erinnert schon leicht an Daft Punk. Ja, ansonsten waren das jetzt alles Klassiker, die wir gut fanden. Angefangen hat es mit Kraftwerk, das haben wir vorhin schon erzählt. Der als erstes erschienene Techno-Track, könnte man vielleicht sagen, ist Charivari, oder der gilt als der erste Techno-Track, der lief in der Mitte ungefähr, klingt für mich tatsächlich wie eine absolute Spitzenkopie eines Kraftwerk-Tracks. Also da hat man, glaube ich, sogar versucht, die Stimmen zu imitieren, also dass es nach Möglichkeit irgendwie klingt, als hätte das ein Deutscher gesungen. Die haben auch das ist ganz interessant, das ist von einer Highschool-Band, die sich da in den 80ern zusammengefunden hat. Die haben regelmäßig Partys gemacht, so eine Musik selber gemacht, und die Partys sind so gut gelaufen, dass dann diese Highschool-Gruppen einfach anfangen konnten, Platten zu pressen und Platten zu produzieren. Und dieser Charivari-Track, das ist mit der bekannteste aus dieser Richtung. Ja, dann hatten wir zwei Tracks von der Underground Resistance dabei, wie gesagt, der letzte Track. Und dann hatten wir noch Bootcamp Alpha 808, war auch dabei. Das war so sehr, sehr Breakbeat und lastig und sehr, sehr rhythmisch klingt. Sehr minimalistisch, aber auch. was auch die Grundessenz ausmacht von Detroit. Künstler, die bei Interviews befragt wurden, was für sie Detroit-Techno ist, beschreiben das als eine alternative Form zum Viervierteltakt-Techno, wie er damals aus Chicago kam. Ja. Und das war die Kampfansage aus Detroit, den Techno wilder und experimentierfreudiger zu machen. Richtig so. Das finden wir gut, deswegen heute Detroit Techno. So sieht's nämlich aus, ja. Da wir so viel von Kraftwerk reden, also wir haben das jetzt so verstanden, in Europa gab es Industrial Pop Bands, unter anderem Kraftwerk. Und das fanden die Amerikaner in Detroit und auch sonst wo ziemlich cool und haben das versucht nachzumachen. Bei denen drüben gab es zu dem Zeitpunkt erstmal nur Disco-Musik und die war ziemlich funky. Diese funky Schiene wollten die auch beibehalten und dann ist aus diesem industriellen Elektropop aus Europa eben Detroit Techno geworden. Funkiger Viervierteltakt. Eine funky Mischung aus souligen Disco und technoiden Synthi-Sounds aus Europa. Ja, aber natürlich gab es auch noch andere Bands neben Kraftwerk. Yellow darf da nicht unerwähnt bleiben. Auch sehr, sehr bekannt. Oder New Order, auch ein sehr bekanntes Beispiel, die auch alle einen sehr ähnlichen Stil verfolgt haben, könnte man sagen, denke ich. Und man kann allgemein sagen, dass Detroit Techno eine große Welle ausgelöst hat von Musikpionieren bzw. Elektropionieren, die sich neu ausprobieren und Sounds, die vorher ungehört waren, versuchen zu mischen bzw. in tanzbare Clubmusik einzubringen. Ja, völlig neue Klangwelten zu erfassen und zu erschaffen, auch mit Technik, die vorher so nicht existiert hat und die einem natürlich auch viele neue Möglichkeiten gegeben hat. Genau, die Künstler oder Musiker haben dann alleine im Studio ganze Kompositionen geschrieben und Tracks komponiert bzw. aufgenommen, was zu der Zeit nur mit Bands möglich war oder mehreren Musikinstrumenten, die natürlich auch live gespielt werden mussten. Ein großes Studio, viel Platz, teures Equipment und auf einmal waren diese Drumcomputer und Synthesizer da, die sich jeder kaufen konnte. Die preiswerten Synthesizer von Roland, wie Paul vorhin gesagt hat. Genau, aber ja. Warum preiswert? Tja. Also, ich habe mal gehört, beziehungsweise gelesen, diese 303 und die 606 von Roland, das ist oder sollte eine Unterstützung für Solo-Gitarristen sein. Das heißt, die 606 ist ein ganz simpler Drumcomputer mit einer Kick, einer Snare und einer Hi-Hat. Und also zwei Hi-Hats, um genau zu sein. Und die 303 ist ein Bass-Synthesizer, der eine Bassgitarre nachahmen kann. Und anfangs war das gar nicht so beliebt, wurde gar nicht benutzt von den Solo-Gitarristen, bis dann irgendwann in den ganz späten 80ern jemand gesagt hat, hey, dieses Zwitschern von der 303, das gefällt mir doch ganz gut, das baue ich jetzt mal ein. Aber tatsächlich hat es in der Zeit gar nicht so viel Rückhall gefunden. Das kam dann eben erst später. Ja, daher konnten Leute wie Jeff Mills oder Robert Hood recht günstig in ihrem Hinterzimmer basteln an Beats und Sounds. Richtig. Tja. Vielleicht Erzählen wir noch etwas über die Zustände überhaupt, warum ausgerechnet in der USA, in Detroit, diese Revolution begann der elektronischen Musik. Naja, also was man natürlich bedenken muss, ist, dass Musik in Detroit immer schon eine große Rolle gespielt hat. Also schon zu Zeiten von Jazz und natürlich auch Disco. Also Detroit ist im Prinzip eine der Disco-Hauptstädte schlechthin. Motown-Label, ganz bekannt. Ja, und von daher war natürlich eine gewisse musikalische Grundlage schon mal gegeben. Außerdem war das ja eine Industriestadt, dort hatte man oder es herrschte viel Schichtarbeit. Ein Großteil der Bevölkerung in der Stadt war nachtaktiv, da die tagsüber arbeiten mussten und nachts eben wach waren. Und da gab es dann Bars, Casinos und eben auch Clubs, wo die sich dann getroffen haben und gefeiert haben, auch unter der Woche. Irgendwann muss man ja auch mal feiern gehen. Ja, und wenn es um 7 Uhr morgens ist. Und wenn es um 7 Uhr morgens an einem Mittwoch ist. Die Stadt ist mittlerweile ziemlich ausgestorben. Es gibt 80.000 leere Wohnhäuser in Detroit. Es wohnt fast keiner mehr da. Nur noch Alteingesessene. Und in Berlin hat sich der Gründer von dem Tresor-Label dazu entschlossen, in Detroit die Clubkultur wieder aufleben zu lassen, da sie ja dort entsprungen ist und dort eben jetzt nichts mehr ist. Und aus Respekt vor dieser Stadt und vor dieser Zeit möchte er einen alten Bahnhof in einen neuen Club umbauen. Man muss dazu sagen, dass die Verbindung zwischen Detroit und Berlin auch schon sehr lange besteht. Ja, natürlich. Jeff Mills zum Beispiel ist Anfang der 90er nach Berlin gezogen, hat dort natürlich auch stark mitgewirkt bei der Clubmusik und in der Clubszene. Ja, und da kam es zu vielen Verschmelzungen auf jeden Fall. Da haben wir auch was vorbereitet, einen kleinen Pattern auf dem Cork Electribe und Roland TB03, nicht 303, sondern 03, was der Nachbau von dem prähistorischen Instrument ist. Ein preiswerter Nachbau vom preiswerten Original. I don't know. Also man hat schön die 303 zwitschern hören, die zischende Hi-Hat, das waren beides Klänge der 303 und 606. Allerdings hier nur gesampelt und vom Electribe abgespielt. Nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr ikonische Samples. Danke. Ich habe mir auch ziemlich viel Mühe gegeben. Das möchte ich auch hoffen. Nun hat der Friedel einen kleinen Pattern vorbereitet. Der ist etwas schneller und auch etwas breakiger. Vielleicht hast du noch was Kleines dazu zu sagen, Friedel? Naja, ich denke mal, dein Track erinnert eher an die Frühzeit. So Disco-mäßig. Die Disco-Zeit. Ja. Die Funky Bass. Auf jeden Fall sehr deutlich rauszuhören gewesen. Und ich habe mich jetzt bei meinem Track etwas mehr von den treibenderen Stil, wie zum Beispiel von Jeff Mills, inspirieren lassen. Hören wir mal rein. Da habt ihr euch ja auf jeden Fall zwei schöne puristische Beispiele einfallen lassen. Was haben denn die Schöpfer dazu zu sagen? Na, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Klassiker. Also wir haben probiert, uns ein bisschen an die Klassiker zu orientieren. Ja, also um das jetzt mal näher zu erläutern, also bei Robert fand ich zum Beispiel, hat man diese Funky Bass prima rausgehört. Und bei dir, Friede, hat man zum Beispiel diesen Breakbeat-Einfluss im Genre auf jeden Fall schön herausgehört. Der Beat hat so leicht asynchron gewirkt und ich finde das immer genial, so im jedes Element für sich wirkt leicht asynchron und fehl am Platz, aber im Großen und Ganzen verschmilzt es zu einer schönen Einheit, die sehr treibend wirkt. Eben da der Takt, dadurch, dass der Takt ja auch nur so kurz ist, ist ja nur ein Takt, der aus vier Vierteln besteht, wiederholt sich das Ganze auch schön oft und zügig. Und deshalb wirkt dann jede Asynchronität irgendwie doch wieder synchron. Beziehungsweise rhythmisch. Rhythmisch. Ja. Ein sehr interessantes Phänomen auf jeden Fall, was man sich da durchaus auch zunutze gemacht hat, denke ich. Dadurch, dass man natürlich auch nicht so viele Takte zur Verfügung hatte, da muss man dann auf andere Art und Weise kreativ werden. Ja, was hast du denn für Instrumente und Samples auf deinem, in deinem Track benutzt, Friedel? Also hauptsächlich Synthesizer, Chords und sogenannte Steps mit dem Mini-Look, dem neuen Analog-Synthesizer von Korg für kleines Geld. Und damit lassen sich sehr gute oder beziehungsweise sehr schöne polyphone Akkorde spielen, die halt im Detroit-Techno berühmt geworden sind, quasi diese melancholischen Moll-Akkorde, die sehr düster bzw. emotional klingen und sich eben zunutze gemacht wurden. Ist ja auch eine düstere Stadt irgendwo. Genau, es hat alles seinen Einfluss bei Industrie und Fabriken. Weniger blumig. Grau. Ja, aber das macht es irgendwo auch sehr sympathisch. Es ist völlig ungeschönt und auf ein Minimales beschränkt. Und das scheinen nicht nur wir so zu finden. Ja, also inzwischen gibt es dieses Genre auch schon seit über 30 Jahren und da scheint nicht alles so schlecht zu laufen, denke ich. Wenn Techno boomt auf jeden Fall. Immer noch. Immer noch und immer weiter. Dominierend in allen Clubs zu finden. So langsam neigen wir uns auch dem Ende hin der Sendung. Tja, es hat auf jeden Fall erstmal viel Spaß gemacht. Uns zumindest. Ich hoffe, das Zuhören war auch halbwegs interessant. Ja, für die erste Sendung fand ich auch, es ist ziemlich gelungen. Natürlich. Es wird auf jeden Fall mehr geben. Ja, seid gespannt. Wir haben viel vor. Interviews, Mixe, Live-Performances. Wir werden auch andere Genres vorstellen oder so die, die man, die nennenswert sind. Ja, und vor allem auch die, die uns gefallen, ne? Ja, das außerdem. Ja, also beenden möchten wir die Sendung mit einem Mix verschiedener Detroit Techno Classics und Tracks mit Detroit Techno Einflüssen. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Und bis dahin hört fleißig weiter Coloradio auf 99,3 Megahertz. Auf Wiederhören. Ciao. We'll be right back.